Stunden, die der Tag ihm bot, die Regentropfen und das Abendrot. Heiß und gierig mit den Augen ein, heiß und gierig mit den Augen ein. Als er die Schatten ringsumher erkannt, wurde ihm die Ohren von dem Schreien taub. So nahm er Licht und Pinsel und ein wenig Staub und malte alles, was ihn selbst verbrannt, und malte